die Undine aus dem Lachsee. In der Zeit, in der das Meer noch einen Teil des Elsass bedeckte, wohnten ein Mann und sein Sohn auf dem Hügel des Bühlbergs, oberhalb der aktuellen Lage von St. Ulrich, ein Dorf, das südlich von Dannemarie liegt. Am Fuß ihres Schlosses erstreckte sich ein Seegans. Und in diesem See wohnte eine ganz spezielle Familie. Wassermänner und Wasserjungfrauen. Eines der Mädchen trat durch ihre große Schönheit hervor, besonders durch ihre Augen, die zwei Diamanten glichen, faszinierten diejenigen, die sich dem Wasser näherten. Bei Nacht, wenn sie ans Ufer des Sees kam, konnte man sie von Weitem sehen. Diese zwei wunderschönen Augen, die in der Finsternis leuchteten, mit einem unvergleichlichen Glanz, wie zu zwei Sterne am Firmament. Natürlich träumten alle jungen Männer aus der Umgebung von der Undine mit den Sternenaugen. Aber um die Schöne zu gewinnen, musste man sie verführen oder entführen und folglich sich in das tiefe und gefährliche Wasser ihres Reiches wagen. Und jeder, da er sie nicht in aller Ruhe anschauen konnte, die Augen der wunderschönen Undine, begnügte sich damit, den Himmel und die Sterne zu bewundern. Der verliebteste von allen dieser Verehrern war der Sohn des Fischers, Ritter der Angel. Eines Tages, er konnte es nicht mehr aushalten und baute sich ein Boot. Er fuhr los, um die schöne Undine zu erobern. Er schaffte es, sie zu treffen. Aber als er sich näherte, floh sie. Er verfolgte sie, er erwischte sie und er kämpfte mit ihr. Unglücklicherweise durchbohrte der junge Mann, ohne es zu wollen, mit seinem Dreisack ihre verführerischen Augen. Er hatte nicht die Zeit, Mitleid zu haben, denn der Vater von Undine, vom Zorn erfüllt, schoss durchs Wasser, um seine Tochter zu rächen. Er schwamm so wild, dass er einen furchtbaren Sturm verursachte, dessen hohe Wellen den Damm des Sees brachen. Die stürmischen Fluten ergossen sich wild nach Westen, gingen durch die Lücke von Belfort, drangen in das Tal des Doubs ein und erreichten das Mittelmeer. Seit diesem der Titanen würdigen Ereignis fließt die Lahr ganz gemächlich in ihrem libyschen Sundgeurtal, das einstmals die Fluten des Sees überschwemmten. Es wird erzählt, dass man manchmal den lieben Bach ein Liedchen flüstern hört, wenn man die Ohren spitzt, indem die Erinnerung an die schöne Undine mit den Augen wie Sterne wieder auflebt.